So, wie ihr jetzt bestimmt anhand dieses Geräuschs alleine erkannt habt, geht es heute um Star Wars. Das war Indiana Jones. Okay, schon totaler Nerd-Geek-Fail hier. Aber gleicher Komponist. Passt. Stimmt. Also lassen wir noch durchgehen. Ja, willkommen beim Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Wie gesagt, heute zum Thema Star Wars und als Fellow Nerds haben wir heute im Spiel die Lucy. Hallo. Die Nicole. Möge die Macht mit euch sein. Und ich, das ist die Anne. Genau, und das Schöne ist ja, dass wir jetzt ein bisschen gewartet haben, bis wir uns des Themas wieder zugewandt haben. Aber wir haben uns jetzt ein spezielles Datum natürlich ausgesucht, um zu sagen, okay, wir sprechen jetzt nochmal ausführlicher über das Thema Star Wars. Nicht zuletzt aufgrund von The Force Awakens und jetzt auch mit dem neuen Trailer Rogue One sind wir eh schon alle ganz hibbelig mit dem Film, der da Ende des Jahres dann wieder auf uns warten wird. Und haben uns gedacht, zum May the 4th machen wir einfach mal einen Star Wars Podcast. Genau. Genau. Und einsteigen würden wir tatsächlich einfach damit, wie wir so zu diesem ganzen Thema Star Wars auch gekommen sind. Ne? Ich weiß nicht, kannst du dich da noch erinnern? Es klingt jetzt so, als wäre das so ewig her, aber... Es ist ewig her. Nein, damals. Die Sache ist, ich habe mich immer als Star Wars Fan gesehen. Aber, also so, es gibt ja diese komische Star Trek versus Star Wars. Ich habe da immer gesagt... Es ist so wie Stones und Beatles. Ne? Man kann trotzdem beide nicht entscheiden. Ja, ja. Beide haben gute und schlechte Songs. Ja. Genauso ist es bei Star Wars und Star Trek. Ja. Und hier könntest trotzdem, du jetzt gut Werbung für den Star Trek Podcast machen. Wir verlinken. Wer will das einfügen, genau. Und trotzdem bin ich nie so richtig tief eingestiegen. Also im Sinne von, kenne jetzt irgendwie das ganze Universum und die ganzen Ausprägungen und alles, was jetzt Canon ist und was nicht Canon ist. Und Also ich habe auch die Zeichentrickserie nicht verfolgt und so. Ich war aber dafür einfach immer ein Riesenfan der drei ersten Filme, also der Originalfilme, was irgendwie Quatsch ist, sie so zu nennen, weil die anderen sind auch alle Originale, aber nur nicht, es sind halt irgendwie die Ursprungsfilme. The movies who must not be named. Sind halt irgendwie die drei Ursprungsfilme. Und ja, die habe ich zum ersten Mal gesehen, als sie im Fernsehen liefen, im deutschen Fernsehen, als ich so, ich muss so 10 Jahre alt gewesen sein. 9 oder 10. Ich hatte halt eine ältere Schwester und deswegen war das dann natürlich auch, dass die dann immer das auf dem Schirm hatte, dass das jetzt kommt und die war da total heiß drauf, weil die natürlich schon viel mehr davon gehört hat und für mich war das keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass ich davor schon mal irgendwas von Star Wars gehört hatte. Meine Eltern haben schon immer viel auch mit uns geguckt, aber Science Fiction ist überhaupt nicht dein Ding. Und deswegen war das... Das war ja bestimmt auch spannend. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war schon zum Zeitpunkt, wo wir verwöhnterweise entweder einen eigenen Fernseher hatten, aber einen zusammen oder... Ich glaube aber, ne, vielleicht. Also es ist mit deiner Schwester? Ja, genau, mit meiner Schwester. Oder meine Eltern haben da nicht mitgeguckt. Also da bin ich sicher, vielleicht. Und da kamen die auf Sat.1, glaube ich. Da waren damals immer die bunten Bälle, die so runterfingen, die Werbung. Und ich glaube, wir haben sie dann auch gleich auf Video aufgenommen. Und ich weiß nicht, ich war einfach nur sofort so begeistert. Das hat mich so, irgendwas hat es in mir so getroffen. Ich meine, im Prinzip sind die ja, das ist ja ein Space-Märchen. Mhm. Und es wirkt auch so, das ist einfach so eine simple Erzählung, die aber gleichzeitig so, so einen so mitreißt. Wie bei Märchen. Das stimmt. Weil es irgendwie um das große, große Dinge geht. Ja, gut und böse. Also ich meine, auf galaktischem Ausmaß. Ja. Wie kann man da widerstehen? Wie war das bei dir, Nicole? Sehr, sehr ähnlich. Also ich werde auch 19 Jahre alt gewesen sein und ich habe es auch im Fernsehen gesehen, aber es ist wahrscheinlich ein anderes Jahr gewesen als bei Lucy. Aber bei uns war das so, dass das ein großer Familienevent war und dass mein Bruder, mein kleiner Bruder und ich, die wir ja eigentlich auch noch zu klein waren für den Film, so wahrscheinlich nach der Altersempfehlung, eben vor den Fernseher gerufen wurden. Also es gab so Momente auch mal, dass wir ein bisschen später auch mal so Metropolis gezeigt bekommen haben, so mit, jetzt zeigen wir Kinder, euch Kindern mal, was, das ist wichtig, das müsst ihr sehen, das ist toll. Und es kam eben auch im Fernsehen so, dass man eine Woche warten musste, bis der nächste Teil kam. Und ich war auch sofort hooked und war dann auch am nächsten Tag in der Schule so begeistert davon und dachte, das ist so ein, wie sagt man das denn, so ein gemeinschaftlicher, kultureller Moment und alle anderen müssen das auch gesehen haben, weil, oh mein Gott, das ist so krass. Und dann kam ich am nächsten Tag in die Schule und meine Fellow-Grundschülerinnen und Grundschüler hatten das nicht gesehen und denen war das auch ziemlich egal. Nicht unverständlich, aber was mich bei diesem ersten Gucken eben so beeindruckt hat, war Lea. Also dieses Bild von Lea als erste Person, die irgendwie gerettet werden muss. Und dann der Moment, wenn sie selbst die Waffen in die Hand nimmt und viel mehr Initiative zeigt als die beiden, die sie eigentlich retten sollen. Und das so eine symbolhafte Vorbildwirkung auf mich hatte. Also das hat mich richtig umgehauen und ich liebe Lea seit dem ersten Moment. Und ich erinnere mich, dass ich ein Jahr zuvor zu Fastnacht ein Kleid genäht bekommen habe von meiner Cis-Mama und das war ein Belle-Kleid für ein Disney-Prinzessinnen, ganz klassisch. Und es hatte ein weißes Satin-Unterkleid und dann so einen, gelben, gerüschten Überrock. Mhm. Und dass ich ein Jahr drauf, nachdem ich eben Star Wars gesehen habe, diesen gelben Überrock abgemacht habe und hatte dann eben nur dieses weiße Satin-Kleid an mit langen Ärmeln und eben langem Rock und habe mir dann von meiner Cis-Mama auch so aus brauner Wolle Leas Locken flechten lassen und in die Haare gesteckt bekommen und dann mit so, keine Ahnung, wahrscheinlich so Cowboy-Pistolen bin ich dann zur Fastnachtsfeier gefahren und ich meine, grundsätzlich finde ich Waffen jetzt auch nicht so cool, aber dieses Gefühl von ich bin Lea und ich kann's und die ist die coolste und ich bin viel cooler als alle anderen Kinder mit ihren ollen Kostümen und ich bin Prinzessin Lea, das ist mir in Erinnerung geblieben und das hat eine ganz, ganz starke Wirkung auf mich. Wow, gibt's da noch Fotos von? Leider nein, leider nein. Oh, wäre schade. Das wäre ja super. Die hätten wir sonst zur Bebilderung natürlich heranziehen müssen. Ja. Oh, das finde ich großartig. Ja. Ich weiß nicht, auf die nehme ich als Lea zu verkleiden, bin ich irgendwie nie gekommen. Ich habe es mir fast nicht zugetraut. Halt nicht so groß ist. Ja, stimmt. Zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob ich da noch so viel mich verkleidet habe. Also, aber bei mir war es ja tatsächlich so ein bisschen über Umwege. Also im Sinne von ich hatte nämlich nochmal recherchiert, wann die Erstausstrahlung war von Star Wars auf Sat.1 und es hat mich nämlich auch interessiert. Also das war die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen, deswegen war das auch mega angekündigt und ich glaube, das haben was damals echt alle geguckt. Das war 1990. Da war ich dabei. Sorry. Und das Interessante ist, das war halt nach der Wende und ich weiß noch, wir haben halt nach der Wende angefangen, dann so, also dann hatten wir plötzlich auch einen Videorekorder, so Dinge, und haben auch dann natürlich so Sender wie Sat.1 auch bekommen, aber wir haben nämlich, weil wir dann einen Videorekorder hatten, auch angefangen, in die Videothek zu gehen. Also für die jungen Menschen unter euch, es gab mal sowas, eine Videothek, ne? Ist auch so krass, also das war damals so groß und heute interessiert das kein Schwein mehr. Es gibt noch Videotheken. Ja, aber letztes Jahr war ich mal in einer. Und? Wie war's? Heute ist das doch DVD-Tek, Blu-ray-Tek, ich weiß nicht, wie nennt man das dann? Ja. Naja, jedenfalls haben wir damals wirklich wild alles ausgeliehen, auch so nackte Kanone und sowas alles. Auch sehr, sehr geprägt von diesem Humor. Und, fantastisch. Unter anderem dann nämlich auch Spaceballs. Ja, oh mein Gott, ja. Oh was mein ja Gott. Wir müssen unbedingt über Spaceballs sprechen. Ja, genau. Und für die, die es nicht wissen, Mel Brooks hat sich halt, ich glaube, Ende der 80er Star Wars angenommen und halt, ja, wie er es macht, ihn verarsche geschrieben. Und das war aber meine erste Begegnung mit Star Wars. Also, das ist ja super. Du hast das vorher gesehen. Ja, natürlich dadurch ganz viele Witze auch nicht verstanden, aber es war an sich ja trotzdem schon lustig. Also so Sprüche wie, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter und mein bester Freund, die kriege ich halt heute noch. Oder der Pizzamampf, der dann Jabba the Hutt sein sollte. Durchkämmt die Wüste. Durchkämmt die Wüste. Oh mein Klassiker. Das ist so großartig. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Ja, jedenfalls. Also für die, die es nicht wissen, bitte gucken, das ergibt alles Sinn gerade. Ja. Naja, und das war tatsächlich meine erste Begegnung dann, vor allem auch mit Lord Helmchen. Und da war es ja der Saft. Also die deutsche Übersetzung war ja nochmal natürlich anders. Natürlich auch eine Lieblingsstelle mit Mel Brooks spielt ja auch Yoda, also in dem Fall Joghurt, der dann plötzlich anfängt, Star Wars beziehungsweise Spaceballs Merchandising zu verkaufen. Den Spaceballs Flammenwerfer, die Kinder lieben das. Und ja, auf jeden Fall fand den sehr, sehr, sehr, sehr lustig. Und das war dann halt umso witziger festzustellen, als diese Werbung für die Star Wars Filme beziehungsweise für diese Premiere kam, ach ja, das ist quasi das Original. Also auch überhaupt erstmal dieses Konzept zu verstehen. Es gibt dann Filme, die andere Filme wiederum aufgreifen und verarschen. Also so, das war mir einfach auch noch nicht so bewusst. Ich glaube aber auch, ich habe das zu ähnlicher Zeit gesehen und ich kann auch nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge. Mhm. Also aber plötzlich war der Dark Lord halt wesentlich gruseliger als Lord Helmchen. Man versteht ja auch Ironie erst relativ spät als Kind. Also das ist eine der Sachen, die das kommt natürlich auch wieder irgendwie aufs Kind an, aber das ist was relativ spät in der Entwicklung kommt, dass man so richtig Ironie und Parodie und solche Sachen versteht und dass man aber trotzdem, also Space Wars konnte man irgendwie auch trotzdem schon total lustig finden. Ne? Ja, da ist ja auch eine Menge Slapstick und so dabei, ne? Ja, aber ja, das war dann auch so, ich hatte noch meine damalige beste Freundin, die war noch mal 2 Jahre jünger und das tat mir dann auch sehr leid, weil die hat dann auch schon mitgeguckt und die hatte dann ein bisschen Angst. Weil Darth Vader dann doch noch ein bisschen gruselig war. Daran erinnere ich mich noch total gut. Es ist super lebhaft, weil sie mir dann erzählt hat, dass sie dann das Licht anlassen musste beim Schlafen. Oh. Ja, das tat mir auch sehr leid. Ja, aber das ist auch irgendwie ein interessanter Punkt, weil Star Wars, glaube ich, einer von diesen Sachen ist, wo Kinder schon sehr früh Interesse dran haben und heute ist es ja nochmal ganz anders. Yeah. Ja? Mein Gott, ja. Ja, also das ist einfach so krass irgendwie. Mittlerweile ist es halt wirklich so ein absolutes Allgemeingut und der Film war ja mal, als er rauskam, klar war der da auch schon für Jugendliche und die waren natürlich auch schon interessiert daran, aber ja, aber mittlerweile ist es ja wirklich von klein auf kann man irgendwie mit Star Trek Kram aufwachsen. Und Star Wars. Oh Gott, das läuft ja super. Wir haben heute übrigens noch nichts getrunken. Meine Loyalitäten sind gespalten. Ja, zu diesem Star Wars und Kinderding kann ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen, weil ich irgendwie helfe, so eine Kindergruppe zu leiten und das sind Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren. Mhm. Und ich gehe davon aus, sie haben alle die Filme noch nicht geguckt. Also ich meine, 8 ist schon früh, aber 4 bis 6 ist halt nochmal eine Nummer krasser. Ja, und, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, aber es gab irgendwie bei Rewe eine Zeit lang die ganze so Star Wars sechseckige Karten, die man dazu bekommen hat, zum Sammeln und in ein Album einstecken. Mhm. Hattet ihr das? Habt ihr das gekriegt, wenn ihr eingekauft habt? Zu welcher Zeit? Sagen wir letztes Jahr vor Weihnachten. Ach so, nee, ich kaufe nie bei Rewe. Das ist hier in Berlin nicht so verbreitet. Nee. Also ich will jetzt hier auch keine Schleichwerbung machen. Nee, oder so, ist schon klar, aber es gibt ja immer wieder solche Geschichten. Ja, also es gab also diese Sammelkarten. Aha. Und das genau, und die Kinder, die sind so drauf abgegangen und haben die gesammelt und hatten die dabei. Und dann gab es mal in der Kindergruppe ein richtiges Drama, weil ein Kind seine Karte verlegt hat und nicht gefunden hat. Und dann steckt sie natürlich in der Hosentasche. So. Classic. Und dass die sich halt auch ein bisschen damit gebettelt haben, wer kennt welche Figur und wer hat welche Figur schon als Karte. Und ich dachte, habt ihr überhaupt die Filme schon gesehen? Was geht denn da eigentlich ab? Und dann gab's die Situation, dass bei einer Vorweihnachtsfeier eben Kinder waren und die haben halt alle ihre Karten auf den Tisch gelegt und so 4, 5 Jahre alte Kinder und damit angegeben, was sie alles schon haben und geguckt, was sie doppelt haben. Und Toni ist ja da ja 2 Jahre, 3 Monate alt gewesen und so und hat dafür noch nicht wirklich einen Sinn gehabt. Aber hat sich dann, als die weg waren und die Karten immer noch auf dem Tisch lagen, hat sich dann dazugestellt und mit der gleichen, Profi-Geste, wie die Kinder, die vor Toni das gemacht haben, dann auch jede Karte in die Hand genommen und gesagt, ich auch hab. super. Aber das ist schon krass, also wie sozusagen das Zugangslevel schon viel früher stattfindet, aber natürlich dann nochmal ein anderes ist, weil eben diese Filme an sich noch gar nicht geguckt werden können. Ja, ich meine, ich weiß, dass das war auch schon mal noch vor ein paar Jahren irgendwie irgendein Eltern-Twitterer hat irgendwie gemeint, im Kindergarten reden die alle von Star Wars und meinen damit nicht dasselbe wie ich und meinte dann und meinte dann halt, dass die da halt alle die Clone Wars Zeichentrickserie gucken oder zumindest davon schon irgendwie Ahnung haben und fand das dann auch ganz ketzerisch irgendwie, weil das ist doch nicht das Original und ich finde das eigentlich, warum nicht irgendwie mit so einem, ich meine, es wird ja mit allem Möglichen gemacht, dass dann irgendwie das immer weiter aus sich verzweigt und natürlich ist das manchmal Geldmacherei, aber manchmal ist es auch, dass halt einfach weiter interessante Geschichten für verschiedene Zielgruppen erzählt werden und wenn es dann noch, dann gibt's halt noch das Lego und weiß ich nicht, aber ja, es ist schon faszinierend, das kommt natürlich so in Wellen, weil es gab ja dann noch die Filme, über die alle nicht sprechen will. Nein, so war das nicht gemeint, aber ich merke halt immer wieder, wenn ich über Star Wars rede, ich rede einfach nicht mehr über die und I've tried. Ich habe tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr noch oder so nochmal alle geguckt und auch in dieser Machete Order, ich werde das mal verlinken, also die Machete Order funktioniert halt so, dass man A New Hope guckt, dann Imperium schlägt zurück, dann guckt man, jetzt habe ich natürlich den zweiten, wie heißt der, nicht Phantom Menace ist der erste, aber den lässt man komplett weg. Dann kommt der zweite. Der zweite neue, sag doch Teil. Ich krieg's nicht zusammen. Ja. Teil 2. Genau, Teil 2. Episode 2. Genau, dann die dritte. Dann Episode 3 und dann Episode. Und dann schließt 6. man mit die Rückkehr der Jedi Ritter. Ja. Unter anderem aus dem Grund, also ich werde jetzt ja niemanden mehr spoilern, glaube ich, aber dass, wenn die Szene ist mit hier. Darth Vader entpuppt sich als Vater von Luke, beziehungsweise sagt ihm das. Macht man sozusagen einen Flashback mit den anderen Filmen und kehrt dann wieder zurück zu. Wenn man erfahren hat, wie Darth Vader Darth Vader geworden ist. Genau, wie er eben Darth Vader überhaupt geworden ist. Und gleichzeitig hat man den wenigsten Anteil Jar Jar Binks. Das ist auch definitiv eine Idee dahinter. Ja, aber diese Filme, die sind so schlecht. Also ich meine, diese Dialoge, ja, so I hate sand. Also ich weiß auch nicht, das ist so, I'm like sand. So, also Anakin Skywalker und überhaupt, wie hieß der nochmal, der Typ, der ihn gespielt hat, wir haben ihn schon wieder alle vergessen, aber Hayden Christensen. Ja, Hayden Christensen, genau. Ja, wobei ich finde es eigentlich ein bisschen schade, trotz Jar Jar Binks, von dem ich das auch das Gefühl habe, auf den wird einfach alles projiziert. Ja, nicht, dass der eine gute Figur war, der war schon sehr nervig. Ey. Aber sorry. aber ja, das war schon echt vieles dran misslungen. Aber wenigstens hatte der erste Teil noch mehr Anteil, aktive Natalie Portman-Rolle, während sie danach irgendwie nur noch so die Love Interest war von auch so schlimm. Dem Anakin, der wirklich auf jeder Ebene irgendwie schlecht geschrieben, schlecht gespielt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Irgendwann nur noch vorgespielt, weil es war nicht zu ertragen. Ja, und das ist halt im ersten Teil ist wenigstens noch nicht Hayden Christensen da. Ja. Und ich fand das Kind fand ich auch, auch nervig. Ja. Aber naja, und dieses Rennen, sehr überflüssig. Aber ich weiß noch. Wobei das Podrace fand ich noch mit das Spannendste. Also zumindest, ich habe die damals halt auch im Kino gesehen und das fand ich noch mit irgendwie das Interessanteste an dem ganzen Film. Das fand ich auch nett, weil ich ein Computerspiel hatte, wo man Podracing gemacht hat. Oh. So, das ist das Einzige, was mir auch irgendwie positiv in Erinnerung ist von dem Film. Ja. Die Sache ist, warum der für mich was Besonderes darstellt, und ich glaube, das war auch für viele so, war der Zeitpunkt, als er rauskam, das ist irgendwie popkulturell ein interessanter Moment. Mhm. Das war nämlich 1999, ja, das meine ich. Kommen, ja. Und das war das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Und ich weiß nicht genau, ob das im Rahmen von unserem Abi-Scherz war oder in irgendeinem anderen Zusammenhang, aber wir haben dann irgendwie die Abiturienten, wir haben in der Schule rumgehangen und wir hatten so einen Filmraum, der wurde aber eigentlich nie dafür genutzt, irgendwie Filme zu zeigen. Das war auch eigentlich das Einzige, was den zum Filmraum gemacht hat, war, dass er relativ groß war. Und da wurden sonst einfach nur immer Arbeiten drin geschrieben. Und, ja, weil der groß genug war, dass man... Ist das bitter? Ja, weil der groß genug war, dass man irgendwie Einzeltische, dass jeder an einem einzelnen Tisch sitzen konnte. Und da haben wir irgendwie, hatte jemand da einen Beamer organisiert. Das war ja damals auch schon irgendwie von der Schule dann, ich weiß nicht genau. Und jemand hatte ja die Episode 1 als Download aus dem Internet. Das war ja einer der ersten Screener. Ja. Also sprich, abgefilmt aus dem Kino oder schön so. Wackelig noch. Und es war fürchterliche Qualität. Man hat fast nichts verstanden. Und das war wirklich das allererste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe, dass es das gibt, dass Leute aus dem Kino Sachen abfilmen. Mhm. Das war ja auch, also das war ja quasi, da war das erste Mal die Qualität da vom Internet her, dass man sowas überhaupt runterladen konnte. Das heißt, das erste Mal. Und es hatte an dem Punkt sozusagen eine kritische Masse erreicht. Mhm. Das erste Mal, dass irgendwie das in einem großen Stil viele Leute sozusagen mal sowas illegal geguckt haben. Und ja, wie gesagt, die Qualität oder halt for free, wie auch immer. Ja. Die Qualität war mies, ich habe voll wenig verstanden, aber es war damals irgendwie aufregend. Und das Komische für mich war, ich habe das damals nicht deswegen habe ich das nicht als Star Trek-Erlebnis in Erinnerung, weil. Star Wars. Oh Gott, es wird nicht mehr besser heute. Also, ich mache da ja noch diesen anderen Podcast. Ja, also das sollten wir jetzt wirklich. Da geht es um Star Trek. Und deswegen, passiert mir das dauernd. Das tut mir sehr leid. Also, das war nicht so ein, oh, das ist jetzt der neue Star Wars, sondern das ist jetzt dieser Film. Und den schauen wir jetzt hier alle zusammen. Und das ist irgendwie aufregend. Aber ich glaube, der dann auch nicht so sich anfühlte wie, oh mein Gott, das ist wirklich die Fortsetzung von Star Wars und ich liebe ja Star Wars, war, weil der das einfach nicht geschafft hat, dieses Gefühl heraufzubeschwören. Es fehlte wirklich total dieses, oh Gott, ja, so sollte sich Star Wars anfühlen. Und das ist halt so krass, weil das jetzt wieder bei The Force Awakens total der Fall war. Und was halt so extrem war bei diesen Episoden 1 bis 3, für mich war das immer fast der Knackpunkt, ja, die Dialoge und da war vieles im Argen und aber der exzessive Einsatz von CGI, der teilweise auch noch nicht vielleicht so gut war, wie man das gerne gehabt hätte. Und das ist nämlich was in den alten Star Wars Filmen, das ist für mich so faszinierend und so toll und so gut gelungen, dass sich alles so wahnsinnig physisch anfühlt, so körperlich. Es ist wirklich so, du kannst die Oberflächen sehen, du siehst die Haut von Jabba the Hutt und du kannst dir vorstellen, wie sie sich anfühlt. Du siehst irgendwie ja die Ecken und Kanten und auch dieses ganze kantige Design von den Sachen und so. Und es ist so Ja, und für mich war das immer so, die Aliens in der Mos Eisley Bar, das ist einfach so eine ikonische Szene, ja, und du siehst die, ja, dass die alle da sind und die haben, und das ist auch ganz toll, ich habe da mal so eine kurze Doku gesehen, 20 Minuten oder so, über wie Jabba the Hutt gespielt wurde, da steckten, das ist ja alles auch, da waren ja teilweise auch Jim Hensons Puppet Masters irgendwie mit involviert und es waren irgendwie 4 bis 5 Leute in Jabba the Hutt. Oh, krass. Irgendwie für die Zunge, die Augen, den Mund, die Arme und das ist total toll. Ich suche das raus, wir verlinken das, das ist so faszinierend. Ja. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber ja, das muss ich unbedingt loswerden. Also bei mir ist es halt bei den Prequels so, ich wollte sie wirklich lieb haben wie die alten Filme und habe auch lange versucht, mir das einzureden. Nein, die sind gar nicht so schlecht, wie sich das vielleicht jetzt irgendwie anfühlt. Aber irgendwann musste ich mir das echt eingestehen und das war echt so ein Herzschmerzmoment. Also weil ich wirklich so gerne das einreihen wollte in dieses schöne Gefühl, was ich einfach bezüglich der alten Filme habe. Und deswegen war das jetzt mit The Force Awakens so mehrfach ein unglaublich emotionales Erlebnis für mich, weil einerseits ich den Film grandios finde. Ich habe ihn nicht umsonst jetzt allein im Kino 4-mal gesehen. Ja, 5-mal mittlerweile, weil er jetzt auch auf Blu-ray raus. Da habe ich nämlich auch die ganzen Specials gesehen. Wo übrigens total spannend ich festgestellt habe, so die Sachen, wo ich dachte, okay, das haben sie mit CGI gemacht, die sind alle mit echten Sets. Und das, wo sie dann CGI oder Props gehabt haben, das waren die, wo ich dachte, na, da haben sie aber auch richtig vor Ort gedreht. Also es ist irgendwie lustig festzustellen. Das muss ich mir unbedingt auch nochmal anschauen. Festzustellen, dass ich da sozusagen gar nicht das mehr einordnen konnte, was jetzt da... Da hatte ich einen ganz komischen Erkenntnismoment. Also ich habe den Film im Kino gesehen und es war auch mein erster 3D-Film tatsächlich. Mhm. Und dann kam der Abspann und dann wurden im Abspann die Drehorte genannt, Abu Dhabi und so. Mhm. Und ich so, wait, das wurde auf der Erde gedreht? Oh Gott, das ist super. So großartig. Aber das ist halt genau das Ding. Also der saugt dich halt so rein, dass du dann tatsächlich erstmal diesen Moment hast, so, wow, ach ja, krass, Irland. Es ist ja gar nicht dieses andere Universum. Ja. Aber ich finde auch, dass sie da das mit dieser, und ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass sowas wie CGI jetzt schon irgendwie viel weiter ist. Und das ist ja auch schön und ich erfreue mich daran. Aber die haben da tatsächlich noch ganz, ganz viele Puppen gemacht. Ich habe auch ein Interview gelesen mit der Schauspielerin, die jetzt da in dem Film noch gar nicht so viel auftaucht, weil kommt da ja noch mehr, die, jetzt fällt mir natürlich ihr Name nicht ein, Gwendolyn Christie. Ja. Und die gemeint hat, als sie an das Set gekommen ist, sie meint, es war ein so großartiger Moment. Also es muss schon richtig beeindruckende Sets gegeben haben. Mhm. Also ganz viel, das eben aufgebaut war, nicht nur Greenscreen und was weiß ich. Also sie meinte echt so super Gänsehaut und Haben sie auch ganz viel auf alte Modelle und Skizzen eben der ersten 3 Filme gezogen. Das merkt man total. Der Film atmet das so. Und ich meine, ja, man könnte ihm dann vorwerfen, ja, die haben ja nur versucht, irgendwie den ersten Teil irgendwie wieder neu zu kreieren. Wo ich so denke, ja, und? Das ist doch großartig. Und wie gut es ihnen gelungen ist, das Ganze auf eine, ich hab mir ja auch auf mal eine gedacht, moderne Weise sozusagen neu zu erzählen. Das ja, ist. Das und vor allem, ich habe auch gedacht, so mal ganz rational betrachtet, wenn schon der Bau des ersten Death Star so lange gedauert hat, dann ist doch irgendwie klar, dass die erstmal an dem Konzept dranbleiben und es einfach so make the logo bigger sozusagen machen. Ja. Ne? Also, dass sie dann versuchen, das nochmal größer aufzuziehen. Ich fand das gar nicht so abwegig tatsächlich. Ja. Inklusive der Tatsache, dass ja sie auf einmal mehrere Planeten auf einmal zerstört haben. Ja, und es war auch deutlich, der war deutlich schwerer zu zerstören. Und ja, sie haben sich eine viel, viel sozusagen komplizierter anhörende Erklärung dafür ausgedacht, warum sie diesen, was auch immer, Kondensator, bla. Nicht der komische Luftschacht. Genau, warum man den zerstören muss und warum das dann die stabilisiert. Also da haben sie schon so ein bisschen Physik, bla, bla, irgendwie reingemacht. klar, das ist immer noch ein Sci-Fi-Märchen, aber ich finde, die Bilder waren, ich saß wirklich da drin und ich hab teilweise mit offenem Mund, weil zum Beispiel die Bilder schon alleine auf dem ersten Planeten, dem Sandplaneten, dessen Name mir jetzt auch nicht Jakku, genau. Das waren ja echt, da wollte ich irgendwie immer sagen, okay, das jetzt bitte als Standbild, sonst möchte ich mir an die Wand hängen. Und, ja, und vor allem die alten Schiffe. Raumschiff-Wracks. Oh. Und ja, das dieses war Gefühl, dass ich kenne das und das, also das, ich kann das nicht in Worte fassen, dieses Gefühl, die zu sehen und auch irgendwie ein Gefühl, also vielleicht von I'm home. Ja, so eine Nostalgie und so eine Melancholie, die da drin ist. Und gleichzeitig so eine schöne Kontextualisierung von diese Revolution ist halt auch noch nicht so lange her. Ja, und es ist nicht alles so gelaufen, wie man sich das, so wie die Dinge eben, und das fand ich auch so, die Dinge laufen nicht immer so, so wie eben Leia und Han Solo nicht zusammen sind als glückliches Paar. Und das fand ich einfach, wie sie halt die Charaktere auch haben sich entwickeln lassen und wie die gealtert sind. Und dass sie da zum Beispiel aber auch trotzdem nicht in dieses Stereotyp verfallen, so die müssen sich jetzt die ganze Zeit ankacken, weil sie halt, überhaupt nicht. Sondern dass sie einfach so, sie sind, es gab auch gute Zeiten und es ist jetzt halt gerade vorbei. So. Ja, und sie sind nicht verbittert, also bitter, ihnen sind viele schlimme Dinge im Leben passiert, aber sie haben irgendwie nicht so ihren Funken verloren und ich fand, das war unheimlich glaubwürdig. Das ist, glaube ich, das Wort, was mir dazu einfällt. Das ist unheimlich glaubwürdig. Ja. Und es geht sie haben die Figuren mit wahnsinnig viel Respekt behandelt. Und sowas finde ich, das ist irgendwie immer, dass ich denke, it resonates in me. Ja, also das war, glaube ich, auch das, was so am meisten Spaß gemacht hat, so zu merken, da sind halt einfach Leute am Werk gewesen, die alles, was mit Star Wars zu tun hat, eben selber auch lieb haben. Und das war leider bei diesen Prequels, ich meine, es war fucking George Lucas, es ist sein Baby. Und trotzdem fühlte sich das alles so an, als hätte er da irgendwie sowas Künstliches hinmodellisiert. Er kann nicht gut erzählen. Er kann sich vielleicht Dinge ausdenken. Aber erzählen kann er eigentlich nicht. Und jetzt mit dem neuen Teil finde ich es halt auch so toll. Also du musst mal überlegen, wir fangen ja an mit der Perspektive von Finn, mit einem fucking Stormtrooper. Mhm. Ja. Also allein auch, dass ich anhand dieser Geschichte gemerkt habe, so krass, ich habe mir eben, natürlich vorher hatten wir ja Clones, aber wie ist das jetzt weitergegangen? Mit welche Leute stecken eigentlich in diesen Stormtrooper-Rüstungen? Und also diese ganze Backstory, die sich ja so ein bisschen andeutet durch das, was wir über Finn lernen, so mit von Kind auf quasi programmiert drauf zu töten und dass er dem ja entgegentritt, das ist tatsächlich, finde ich, eine unfassbar spannende Perspektive, davon abgesehen, dass ich ihn als Figur absolut großartig finde. Also er und Rey sind so wirklich, meine Dream Team. Total schöne Dynamik. Ja. Und auch weil, obwohl man klar ist, da sind vielleicht auch so ein paar romantische Funken in der Luft, also zumindest von ihm, dass er so ein, dass er sie zumindest sehr toll findet, so, dass das trotzdem überhaupt nicht, also noch kein Thema ist. Also oder noch kein, es wurde nichts ausgesprochen, es wurde nichts ausagiert. Erstmal sind sie Freunde und sich wichtig und haben einfach Dinge zusammen erlebt. Und es gibt halt so Szenen, für die liebe ich diesen Film wirklich heiß und innig. Also dieses, wo sie sich am Anfang begegnen und er dann ihre Hand nimmt, um sie halt wegzuziehen, vor möglichen Angriffen zu schützen. Dass sie da erstmal so total ist, was machst du denn jetzt hier, was soll denn das? Und dann gibt es halt diesen einen Blast, der sie so umschmeißt und sie spricht dann Finn an, ob er hier alles okay, beziehungsweise geht's hier gut. Und er dann sie fragt wiederum, ob sie okay ist. Und man merkt diesen einen Moment, sie ist so irritiert und merkt so, krass, das hat mich einfach schon ganz lange niemand mehr gefragt. Also wo du auch wo ganz viel auch ohne Dialog erzählt wird, einfach darüber, wie gut die Leute das spielen und ihre Charaktere verstehen. Und da ist Daisy Ridley wirklich unfassbar gut besetzt. Ich weiß nicht, Nicole, würdest du noch was dazu sagen? Ja, woran ich denken musste, als ich den Film sah, was mir so deutlich, also wie sage ich das, was irgendwie ein Impact, so heißt das, glaube ich, hatte für mich, ist, dass Finn Angst hat. Mhm. Und total oft bei Filmen dieses Genre oder in so die Kategorie, das sind halt total viele super mutige Menschen oder sind vielleicht Feiglinge dabei, die keine Sympathieträger sind oder Sympathieträgerinnen. Aber Finn ist irgendwie sympathisch und er hat Angst und er will irgendwie den sicheren Weg gehen. Und das fand ich so nachvollziehbar, weil was sind denn das für bedrohliche Situationen? Und dann auch die Entwicklung zu sehen, wo er Mut bekommt, aber ansonsten eben erstmal den sicheren Weg geht, hat den mir auch so sehr sympathisch gemacht. Ja, wobei ich ja sagen muss, also er löst sich ja bewusst aus einem Umfeld, was einfach für ihn gewaltvoll ist. Und da ist es eigentlich, das ist per se schon mutig. Aber was ich sehr toll finde bei ihm und auch bei Ray, also es gibt diese eine Szene, wo sie dann eben im Millennium Falcon sitzen und dann halt losdüsen da und beide so, I can do this, I can do this. Also wo du halt merkst, sie müssen sich selber erstmal irgendwie da zurechtfinden und eben nicht dieses so, ich setze mich jetzt hier hin und weiß sofort Bescheid und bin voll der Checker. Nee, im Gegenteil, beide müssen erstmal so gucken, oh krass, was passiert hier eigentlich gerade? Und diese Unsicherheiten, die bezüglich der Charaktere zugelassen wird, genauso wie diese Szene, wo Finn Poe Dameron quasi fake abführt, um dann in den TIE Fighter... Genau, sagt, alles wird gut, ja, alles genau. Gut. Oder ich sag ganz ruhig, genau. Und Poe so, hey, ich bin cool. Und er so, nee, ich spreche mit mir. Also diese... ich weiß nicht, das waren so viele Momente, wo ich so laut auflachen musste und auch das Gefühl hatte, es ist so herzerwärmend. Das ist so. Ja, genau. Und es ist halt eben nicht nur so ein billiger Witz, sondern es ist tatsächlich eine schöne weitere Definierung von diesen Charakteren, finde ich. Und auch zum Beispiel die Freundschaft zwischen Poe und ihm, wo ja nun die erste Begegnung eigentlich relativ kurz war, aber sie halt auch schnell gemerkt haben, so hey, we're in this together so und wir ziehen das jetzt durch und sich dann ja gegenseitig supporten, so mit ich habe jetzt hier zum ersten Mal da so ein Ding abgeschossen und dann so, ja, hast du das gesehen? Und er so, ja, geil. So. Ja, und ich fand das auch glaubwürdig, dass man sozusagen diese Mischung aus Angst und Adrenalin und oh mein Gott, wir tun das jetzt wirklich dass das auch schnell zusammenschweißt. Also ich meine, dass das nicht so extreme Situationen, definitiv. Ja, also das war sehr auch noch dazu, wenn man dann halt glaubt, der jeweils andere wäre gestorben und es dann doch nicht so ist. Und ich meine, man kann sagen, der Film spielt mehr irgendwie, der drückt mehr. Die Tränendrüse ist es nicht, wäre unfair, das zu sagen, aber der will sozusagen, der will auch Herz erwärmen. Ja. Ich meine, man muss nur irgendwie an die Figur BB-8 denken. Oh mein Gott. Ja, genau. Ah. Und der ist halt einfach, der spielt halt richtig mit so einer, der drückt so die Knöpfchen für süß und ich weiß nicht. Es ist unfassbar, wie viel Emotionen sie halt reingekriegt haben in diesen Ball. Genau, und das muss man auch sagen, das ist aber auch echt eine Kunst. Also das muss man halt erstmal schaffen. Und dabei war ja R2-D2 auch schon immer sehr süß, aber der war ja immer noch so ein bisschen auch so ein bisschen cool eigentlich. Ja. Nicht, dass BB-8 jetzt uncool wäre, aber... Und halt auch noch mehr Sidekick von C-3PO eine Art, ne? Aber BB-8 hat dann natürlich noch... Dass er halt sprechen kann, in Anführungszeichen. Ja, hat noch mehr so dieses, wie so ein süßes kleines Tier oder so. Ich weiß nicht. Es ist halt, also weiß nicht, allein diese eine Szene, wo er mitgehen will mit Ray und sie erst so sagt, nein. Und dann steht er da quasi auf der Stelle und du siehst halt wirklich so, wie er so im Grunde die Unterlippe so runterschiebt. Das ist Wahnsinn. Wie man sozusagen aus zwei so einer Halbkugel und einer Kugel irgendwie so krass anthropomorphisiert. Absolut. Und die hatten irgendwie, das ist auch super spannend bei dieser Doku, bei dem Bonusmaterial von der Blu-ray, die haben ja, glaube ich, 3 verschiedene Modelle gemacht, um eben die unterschiedlichen Situationen, in denen er sich bewegen muss, halt darstellen zu können. Mhm. Das eben auch wieder so mit Puppeteers und so, das ist total krass. Ja, da habe ich neulich so ein GIF gesehen, ja, wo genau. Man sieht, wie so ein Typ mit so 2 langen Stangen und genau, das war eins grünem davon. Tuch irgendwie. Das können wir auch nochmal einbetten. Können wir nochmal raussuchen, ja. Das ist dann natürlich einerseits etwas hinter die Kulissen geguckt und etwas die Magic rausgenommen, aber auf der anderen Seite ist es, nein, ich finde es total faszinierend. Ganz gar nicht so schlimm. Also ja. Es war eher spannend eben, also in dem Fall das so zusammenzufügen. Ja. Aber jetzt nochmal konkret zu Ray. Also wie ging euch das wirklich mal auch zentral, also nicht, dass Leia nicht zentral war, aber Ray ist ja im Grunde hat ja nochmal eine andere Zentralität als Figur, gerade als weibliche Figur in diesem Star Wars-Universum. Wie hat sich das für euch angefühlt, als ihr das gesehen habt? Das Lustige war, dass ich tatsächlich ganz, ganz, ich wusste quasi nichts. Ich hatte einen Trailer gesehen, ich hatte nichts gelesen. Ich auch, ich habe das komplett vermieden, ja. Ja, ich wusste wirklich gar nichts und ich wusste noch eher, dass es da eben die Figur Finn geben würde, weil der irgendwie so viel irgendwie durchs Internet schon gegeistert war, das Gesicht. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Und dann, ich weiß auch nicht, das zum ersten Mal ist sie einfach wahnsinnig entzückend. Und dann fand ich es aber auch toll, dass sie so lustig in a way war und ich habe es einfach nur total genossen und ich glaube fast, dass es sogar schon, ich habe sie natürlich als Heldin genauso wie jetzt irgendwie Katniss oder andere irgendwie natürlich sofort ins Herz geschlossen, hatte aber gleichzeitig schon so dieses, das ist jetzt irgendwie auch eine Heldin für die kommenden Generationen. Also nicht, dass ich sie jetzt noch dass ich denke, ich bin jetzt schon zu alt, ja, und identifiziere mich nicht mehr oder so. Aber tatsächlich hatte ich eher so dieses, oh mein Gott, das ist so toll für junge Mädchen. Ja. Ja. Und man denkt sich ja nur noch, okay, und jetzt wollen wir irgendwie noch mehr Heldinnen und auch noch welche, die nicht weiß sind vielleicht. Weil jetzt haben wir Katniss, das ist toll, wir haben Rey, das ist toll und ich weiß, es gibt ja noch mehr, aber ja, welche, die so groß sind und so zentral. Aber dass ich einfach nur dachte, oh, das ist so großartig für irgendwie generell dieses ganze Mädchen interessieren sich nicht für Sci-Fi oder diese ganze Nerdkultur, die da noch nicht so an Mädchen gerichtet ist oder so tut, als wäre sie es nicht oder Leute, die so tun, als wäre sie es nicht. Ihr wisst schon. Und das war einfach in mir so, dass ich dachte, oh Gott, das ist so toll. Ja, auch so, also allein auch jetzt nochmal mit dem Trailer für Rogue One, der so selbstverständlich etabliert, du hast eine weibliche Heldin, du hast auch nochmal einen viel diverseren Cast. Dass das so jetzt, das ist jetzt gerade das neue Level von normal Sci-Fi Star Wars Universum. Das ist so geil. Ich finde das so großartig. Da muss ich wirklich mal so dieses What a time to be alive sagen, ja. Und das eben auch genau zu wissen, ich auch aus dem Kino rauszugehen und dann junge Mädchen zu sehen. Das war so nochmal dieser Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, für die ist das jetzt nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Aber speziell Ray, also auch der ganze Film, aber speziell die Figur von Ray, das hat bei mir echt alle Gefühle ausgelöst. Also die Szene, als sie dann halt mit Kylo Ren kämpft und dann zum ersten Mal das Laserschwert halt so also erstmal sich das organisiert mit ihrem Jedi-Trick und dann das anschaltet, wie sagt man da eigentlich, ich weiß gar nicht, in Einsatz schaltet nimmt. Schaltet es schon an, oder? Ja, wahrscheinlich schon, hat ja so einen Knopf. Man fährt es aus. Genau, aber da sind bei mir alle Dämme gebrochen, also ich habe einfach echt geheult und das nicht nur beim ersten Mal gucken vom Film, weil das wirklich, ich kriege immer noch so 10 cm Gänsehaut, wenn ich einfach dran denke, weil das wirklich so, das war einfach dieser Moment von, ich wäre gerne jetzt wieder so alt, wie als ich die ersten Filme zum ersten Mal gesehen habe. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich nämlich, ja. Und ich kann das echt gar nicht zusammenfassen, aber das war einfach so, so großartig, einfach mit so einer Selbstverständlichkeit eine weibliche Jedi-Ritterin zu sehen. Ja, ich, mir ist es gerade noch mal so klar geworden, dass ich stimme dir in allem zu und ich finde sie auch super und ich bin so gespannt auf alles, was da noch kommt. Gleichzeitig, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen einfach so mich in Heldinnen so krass wiederfinden wollte und musste, also quasi als ich irgendwie auch ein Kind oder eine Jugendliche war, da war es halt doch dann eher Leia. Ja klar, nee, das klar. Schließt sich ja auch überhaupt nicht aus. Nein, das schließt sich überhaupt nicht aus. Mir ist es jetzt gerade noch mal so klar geworden, dass ich das Gefühl habe, sie hat sozusagen so einen Platz in meinem Herzen. Ja, das, und deswegen war das, hat mich auch sozusagen jetzt in, wieso fällt mir der Name immer nicht ein? Heute ist das The Force Awakens. Ja, exakt. hat mich die Szene mit Leia so mitgenommen. Also wirklich. Ja. Also ich kann gar nicht sagen, was das für Gefühle in mir ausgelöst hat. Ja. Ich meine, man hat ja dann, da ging ja auch davor ein paar sehr coole Interviews mit ihr rum, wo sie auch thematisiert hat, dass sie eben quasi nur mitmachen Carrie durfte. Ja, mit Carrie Fisher, dass sie eben nur mitmachen durfte, wenn sie irgendwie noch so und so viel Kilo abnimmt und solche Geschichten. Oh mein Gott, sie ist so großartig, I don't give a fuck. Ja. Also das ist, ja, da werden wir auch mal was verlinken, ja. Und, und ja, ich weiß nicht, und das hat mich irre berührt, dass ich das Gefühl hatte, wie die Figur gealtert ist in dem Film und was sie erlebt hat, hat so eine Metaebene von Bitterkeit, wenn man sozusagen ansieht, was zum Beispiel Harrison Ford erlebt hat seit den Filmen und was sie erlebt hat, Carrie Fisher, seit die Filme rausgekommen sind. Und das ist natürlich sicher nicht nur eine Genderfrage, aber ich weiß nicht, sie hat nur mal unheimlich viel irgendwie durchgemacht, irgendwie hatte Drogenprobleme, Alkoholprobleme und hat einfach wirklich ein ziemlich bewegtes Leben dahingehend. Und und dass ich das Gefühl habe, der Film hat da so eine Metaebene, von der, also man kann das einfach nicht voneinander trennen. Die Figur Leia war Carrie Fishers Schicksal und so, wenn sie jetzt wieder in diese Rolle kommt, legt sie das auch nicht einfach so ab. Und das hatte für mich irgendwie so eine Metaebene, die im Ganzen noch so eine Tragik gibt, die mich so mitgenommen hat. Und die Stelle, wo, ich weiß nicht, man darf man jetzt mittlerweile spoilern? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eh schon. Ist also gut, jedenfalls die Stelle, wo relativ am Ende Rey zurückkommt und sie und Leia sich umarmen. Und es ist klar, ein weiterer großer Verlust in Leias Leben. Und da habe ich einfach nur Rotz und Wasser geheult. Es war wirklich, da war alles aus, die ältere Frau oder die alte Frau und die junge Frau und. Und ich war so dankbar dafür, dass sie das. Gleich wieder Angst vor. Aber ich war so dankbar dafür, dass sie das auch ohne Dialog gelassen haben. Ja, eben auch wieder so eine Stelle, wo sie es wirklich dabei belassen haben, das über die Handlungen oder die Interaktion an sich sprechen zu lassen. Das sagt so viel mehr als die hätten da wirklich sagen können in dem Moment. Und wir lassen dich gar nicht zu Wort kommen. Ich sitze hier und nicke. Ja. Also mir geht's total ähnlich wie Lucy. Das eine ist, dass ich das so genossen habe, Rey zu sehen, also wirklich dieses Gefühl von Genuss. Und so dankbar bin für das Potenzial, das bei der Figur von Rey ist. Also ich meine, wenn ich an Leia denke, und es ist eben auch so, dass ich, als ich The Force Awakens gesehen habe, mein Herz ganz besonders bei den Szenen mit Leia war. Und das, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht fast beschreiben, also dass sie zu sehen und sie auch älter zu sehen und in dieser Rolle, in der sie ist, das war fast sowas wie eine Mutterfigur auf der Bühne zu sehen. Also sozusagen, weil ich ja auch als Kind sie als Identifikationsfigur wahrgenommen habe. So. Und sowas ganz Vertrautes. Und das aber. Dass diese Identifikationsfigur Leia, das ist halt vor allem die aus dem ersten Film und die Entwicklung von, also ich sag jetzt mal, den, da komme ich jetzt durcheinander mit den Nummern, aber 2 und 3 der Leia-Filme. Also sagen wir die Leia-Trilogie. das finde ich gut. die die hat mich halt auch, als ich jünger war, nicht so angemacht. Also einmal diese furchtbar unnötige und also auch in ihrer Wirkung so furchtbare Bikini-Szene. Slave Leia, ja. Genau, also das gibt mir jetzt noch so creepy Gänsehaut und dann das halt für mich auch dieser Liebesding nicht so interessant war, wie eben sie als ja handelnde, interessante, starke Figur wahrzunehmen. So, obwohl sie ja nicht nur die starke Figur ist, also sozusagen nicht das Stereotyp der Strong Woman, sondern ja auch mehr ist. Klar, aber sozusagen, da hätte ich mir halt auch von Teil 2 und 3 damals irgendwie mehr gewünscht von der. Und dann war es so schön, sie da zu sehen. Aber da bin ich halt so dankbar für, wie Rey angelegt ist und so das Potenzial der nachfolgenden Filme, weil ich nicht glaube, dass Rey da das Gleiche an Story-Entwicklung durchmachen wird wie Leia oder keine Ahnung, wie, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, also die Natalie Portman spielt. Padme. Padme. Und sozusagen da die Entwicklung Panda-Bär der Geschichte. Ich gesagt, wie bei dem Robo-Chicken-Sketch. Weil die ja auch von so einer Politikerin oder so Staatsfrau so der aus der Rolle plötzlich eben die Rolle eines Love Interests bekommt mit diesem super creepy das Anakin, ist halt, genau, das ist halt auch, was ich die echt... Die dann stirbt bei der sehr roboterhaften Geburt ihrer Kinder. Also das fand ich auch so furchtbar. Ja. Aber ja. Sie hatte noch Zeit, sie Luke und Leia zu nennen. Vor allem, sie ist so an gebrochenem Herzen gestorben. Like, what the fuck? Ja. I mean, hä? Huh? Uh-huh. Und da dieser Genuss und diese Hoffnung, dass eben bei Rey mehr drin ist und so dicht und viel und rund und nicht irgendwie so eine flache Side-Story. So, ja. Ja, ich glaube, die Gefahr, also das ist ja jetzt allein schon mit dem ersten Film jetzt oder mit The Force Awakens, ist das jetzt ja schon, glaube ich, abgewehrt worden. Wobei ich sagen muss, die berühmte Bikini-Szene mit Leia, ich bin da so zwiegespalten, weil weil letztendlich sie wird ja nun mal bei dem Versuch, Han zu befreien, was irgendwie mega krass war. Also ich weiß noch, wie ich dachte, wie ich so mindblown war, als ich dann, als sie den Helm halt abnimmt und man gesehen hat, das ist sie. Es sei, what? Mhm, dass sie dann eben gefangen genommen wird. Und also es ist ein bisschen, in dem Kontext verstehe ich es schon, weil Jabba ist einfach mal ein Arschloch. Also ich meine, dass er dann auch noch so eine Nummer mit ihr abzieht, das passt dass leider. Halt, dass er sie da halt so vorführt, so als genau, das passt, Deko. Das passt Gefangene. Leider so ins Bild. Genau, also diese Objektifizierung von Frauen, was ja mit der, die er davor hatte, die dann leider zum Fraß vorgeworfen wurde, weil sie nicht das gemacht hat, was er wollte. Also, dass sozusagen das erinnere ich mich gar nicht. Teil, also, dass er auch charakterisiert wird durch Misogynie. Insofern passt das in dem Kontext wieder, nicht zuletzt, weil sie dann totally badass in diesem Bikini ihn dann auch erwirbt. Mit der eigenen Kette erwirbt. Mit ihrer Kette, genau. Also das finde ich schon auch rein symbolisch schon wieder sehr, sehr spannend. Aber war wohl auch eine sehr schwierig zu drehende Szene. Mit den Leuten da drin. Ja, und irgendwie mit der Kette und wie das alles. Und damit dann, dass sie konnte nirgendwo stehen. Und ja, okay, das glaube ich aber. Und sie konnte nicht so hart ziehen und ich weiß nicht. Und das war sehr schwierig. Ja. Aber ich muss auch sagen, okay, ich habe das natürlich, ich habe das als Teenagerin nicht reflektiert. Nee, da sowieso nicht. Und ich fand halt leider auch immer, dass sie total toll aussieht in diesem Outfit. Ja, also da war ich wirklich so, das war für mich dann halt, wenn dann so ein fieser irgendwie Wüstenwurm irgendwie sie gefangen nimmt, dann steckt er sie irgendwie in so ein Kostüm und das sieht ja auch gut aus und ich meine, klar, das war natürlich total unreflektiert, aber so, als ich das erste Mal gesehen habe, war das nur so, oh, das sieht immer toll aus. Ich finde auch, man kann das total berechtigt kritisieren und zwiespältig sehen, aber ich finde auch, es hat so ein bisschen zwei Seiten. Also in diesem Kontext halt selber. Ich meine, davon abgesehen, dass sie natürlich wieder die Einzige ist, die so objektifiziert wird von all den Hauptfiguren, ist nochmal eine andere Geschichte, klar. Aber also, es ist so witzig, weil ich tatsächlich wir hatten das nämlich auch, um nochmal zurückzukommen auf den, was wir am Anfang hatten, so, wir haben das nämlich auch auf Video aufgenommen und dann die Filme so oft gesehen, dass ich dann tatsächlich sogar noch weiß, an welchen Stellen die Sat1-Bälle runterkamen für die Werbung. Unter anderem nämlich auch bei, damals kam ja noch nicht so oft Werbung, aber eben unter anderem auch bei der Szene kurz bevor Luke da seine krasse Action abzieht, um eben ja Jabba zu töten. Also bevor er eigentlich in dieses in das Loch mit den anderen Sandwürmern geschubst werden sollte. Magen ist es ja am Ende. Ja, genau. Was mir noch einfällt zu diesem Ding mit Rey als Hauptfigur und wie sie wirkt und so, da muss ich noch mal denken an die Kinder mit ihrem Star Wars Merchandise, die alle den Film noch nicht gesehen haben. Ja. Und dass eben die Kinder mit diesem großen Star Wars Interesse, die sich dann auch gegenseitig übertrumpfen, mit wie viele Sachen sie haben und sich dann auch in Rollen reindenken, die sie spielen und mit denen sie gegeneinander kämpfen. Das sind alles Jungs und bei denen spielt Rey überhaupt keine Rolle. Also sozusagen non-existent. Was für mich irgendwie auch nochmal krasser ist, denen dabei zuzugucken mit diesem, Leute, wisst ihr eigentlich was, also wovon ihr sprecht? Nicht nur im Sinne von Star Wars, das alte Star Wars und sozusagen, ich kenne noch das gute Original, sondern dass ich auch gleichzeitig denke, oh mein Gott, da ist diese unglaublich tolle weibliche Hauptfigur und die spielt überhaupt keine Rolle bei euch und ihr habt überhaupt keine Ahnung von Star Wars und fühlt euch hier gerade wie die Star Wars Oberchecker, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Also das ist ein bisschen scheiße, sowas über Kinder zu denken, aber die haben überhaupt keine Ahnung. Das ist natürlich krass. So. Ja. Und das ist halt auch schade, aber ich meine, darüber muss man halt auch reden, wie wenig beim Merchandise Rey eine Rolle spielt, obwohl sie die freaking Hauptfigur ist. Ja. Weil, ja. Ich meine, gut, dafür hat ja auch Hasbro zum Glück einiges irgendwie sich eingefangen an Kommentaren. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, also zum einen war, ich denke mal, ist es, ich meine, es hat natürlich schon immer ein krasses Fandom und es wird ja immer nur noch immer mehr. Und dass es da, also das ist zumindest, das ist sicher nicht die Regel, aber dass es doch auch die Tendenz gibt zu sowas wie, es gibt zum Beispiel super tolles Han Solo Cosplay von Frauen. Also es ist ja mittlerweile echt schon fast wie so ein Ding, dass Han Solo total gerne so gegenderswappt wird. Ich habe neulich ein super genderswappt von Finn gesehen. Auch. Ah, okay. Was ja. John Boyega dann auch retweetet hat und so. Also der ist cool. Auch, der ist ja auch so adorable davon. Also ja, egal. Und dass man halt die Hoffnung hat, dass sich das halt noch mehr verfestigt. Also ich meine, da kommen ja noch zwei Filme und Rey wird, wenn nicht irgendwie alles fürchterlich läuft, weiterhin eine wichtige Rolle oder die wichtigste Rolle sein. Und dass ich dann irgendwie so ein bisschen die Hoffnung habe, dass dann da halt einfach auch ein neues, junges Fandom erwächst, was irgendwie dieser Dominanz von Jungs interessieren sich für Sci-Fi oder für Star Wars und das bedeutet, sie interessieren sich nur für männliche Charaktere, weil das ist ja irgendwie immer so dieses Absurde daran, dass das so getan wird, als könnten sich Jungs nicht für weibliche Charaktere, dass ihnen das auch gar nicht vermittelt wird. Ja. Während das ganz selbstverständlich ist, dass irgendwie also Filme oder Geschichten mit männlichem mit männlicher Hauptfigur, dass die immer für alle sind. Genau. Ja. Und das Mädchen, das sich dafür zu interessieren haben oder halt nicht, ja, egal, dann ist das halt nichts für irgendwie für sie, aber ja, das ist halt irgendwie das. Dass das geht, das zeigen ja auch irgendwie andere große Fandoms, ja, wie zum Beispiel Hunger Games. Okay, so viel mehr als Hunger Games fällt einem dann auch nicht ein, aber es gibt ja schon noch ein paar andere weibliche Figuren, die durchaus auch viele männliche Fans haben und ja, das ist dann, ich meine, bei Kindern ist es, glaube ich, auch gerade noch mal krasser, weil das denen ja wirklich von überall werden die damit zugeballert. Und wenn es dann noch so ist, dass Hasbro nicht mal irgendwie in anständiger Menge die Figuren rausbringt, dann ja, muss man sich auch nicht so richtig wundern, dass die da so drauf sind. Insofern ist natürlich aber auch die Figur von Kylo Ren sehr spannend, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt die primäre Figur für auch männliche Identifikation oder Identifikation von den Jungs, die das gucken. Das ist eine gute Frage. Ist sie das? Naja, also zumindest vom Marketing her das so geplant. Wo man dann aber denkt, so ein angsty Teenager. Ja, aber das ist doch total spannend. Also es ist eben ja nicht so, und das wird ja auch immer wieder betont im Laufe des Films, es ist eben nicht so, dass das alles schon so abgeschlossen ist mit seiner Verdunklung, sag ich jetzt mal. Blöd gesagt. Sondern dass er da durchaus auch so ein Struggle hat. Also nicht zuletzt in der Situation mit Hahn. Und ich habe echt gedacht, es geht anders aus. Ja, gut, das glaube ich war die Absicht dabei. Ja. Man wünscht sich das so, ne? Aber irgendwie denkt man schon so, oh, das kann nicht gut ausgehen. Ja, das finde ich schon sehr spannend, auch immer wieder dann sich auf seinen Großvater, also halt Darth Vader zu beziehen als Quelle der Kraft. Insofern, wir wissen ja auch ganz viele Sachen noch nicht. Also wir wissen noch nicht, wo kommt der Snoke eigentlich her? Wie ist der nochmal connected mit dem ganzen Restlichen, was schon an Imperium da war? Wie ist Rays Hintergrundstory mit ihrer Familie, die sie ja auf Jakku gelassen hat? Wir haben da einen Verdacht. Hast du? Oder was meinst du? Ja. Nee, es gibt verschiedene Theorien, sagen wir mal so. Aber das finde ich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass sie nicht verwandt ist. Skywalkers. Ja, ich wünsche es mir wirklich, weil das einfach symbolisieren würde, ja, dass das eben auch, sag ich mal, für das Mädchen von nebenan genauso funktioniert. Und das nicht immer gleich die Enkelin von XY sein muss. Ich fände das gut. Ich fände das tatsächlich gut. Ob da sozusagen Star Trek nicht dem eigenen Mythos anheimfällt zu sehr. Star Wars, ja. Wir machen noch ein Trinkspiel draus. Das können wir Das können wir ja vorweg schicken. Immer wenn Lucy Star Trek sagt, statt Star Wars müsst ihr eintrinken. Ja. Genau. Ich habe tatsächlich für mich festgestellt, ich finde das irgendwie schön, wenn das so funktionieren würde. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt, ja. Aber ja. Insofern gibt es da einfach noch viele, viele Punkte, die wir noch nicht wissen. Und wir wissen aber zum Beispiel schon, wir möchten auch noch mehr sehen von Poe Dameron. Oh ja, Oscar Isaac ist echt... Dameron, oder? Dameron, okay, ja, der ist auf jeden Fall die Entdeckung auch in dem Film für mich. Ich hatte den bisher auch nicht so auf dem Schirm. Das war für mich auch irre. Ich habe dann auch festgestellt, ich habe doch schon dies und das und jenes mit ihm gesehen. Ah, echt? Aber nicht super viel. Aber auch gerade erst einen Film, wo ich... unfassbar unheimlich fand und dachte, ich könnte nie wieder einen Film mit dem sehen. und zwar dieser Sci-Fi-Film Ex Machina, wo lustigerweise auch Domhnall Gleeson mitspielt. Das ist quasi so ein Kammerspiel, das sind nur so die zwei. Weasley. Das ist nicht Percy Weasley, das ist... nicht? Nein, Percy ist doch der Doofe. Das ist der älteste, Bill. Bill ist das? Bill oder... Ich dachte immer, das wäre der... Charlie Person. Bill. Ah, okay. Der die Fleur de la Cour heiratet. Ja, okay. Na, das ist Bill. Ja, und den spielt Domhnall Gleeson und der spielt den First Order Typ, dessen Namen ich mir immer nicht merken kann. Ja, ich mir gerade auch nicht. Naja, ihr wisst schon, der Rothaarige. Genau. Der Rothaarige, der so irgendwie unnachahmlich irgendwie den Stil General Hux. Den klassischen faschistischen. Der mit den Haxen, genau. Star Wars Generälen imitiert. Naja, anyway, und da war der so gruselig in diesem Film Ex Machina. Und dann war er in diesem Film einfach so unfassbar sympathisch. Und, gerade in der Kombi mit BB-8. Ja, und ich meine, und das ist so, der hat ja gar nicht super viele Szenen und hat eigentlich so eine fast bisschen flache, ich bin der Superpiloten-Draufgänger-Typ-Rolle. Ja, ja. Und er macht daraus einfach alles. Also wirklich, wie er seine wenigen Szenen und seine, wie er das spielt mit so einer Freude und Lebendigkeit und wie er ja selbst, also ich meine, da muss man nicht zu viel rein interpretieren, aber sozusagen, er wirkt so flirty irgendwie, dass man schon irgendwie so, also dass die Fandoms natürlich gleich angefangen haben, irgendwie ihn und Finn zu shippen. Mhm. Und er hat ja dann auch in irgendeinem Interview, haben sie damit immer so kokettiert. Ja. Ja? Und ich denke jetzt nicht, dass die Figur unbedingt so angelegt ist, aber sie haben es halt einfach, es ist halt einfach sozusagen zumindest in diesem doch bis jetzt sehr, sehr heterosexuellen Universum irgendwie, dass da mal zumindest davor nicht so zurückgeschreckt wurde oder dass zumindest so offen war. Ich fände das auch sehr cool, wenn sie noch mehr in diese Richtung sich öffnen würden. Mein erster Gedanke, als du gesagt hast, mein erster Gedanke, als du gesagt hast, ich will mehr von Poe sehen, dachte ich so automatisch, ohne groß darüber nach, ich will mehr von Poes Poe sehen. Okay. Auch das, das ist nicht ausgeschlossen. Nee, aber ich bin auch sehr froh, weil es gab ja wohl mal den Plan ursprünglich, dass er eben halt wirklich stirbt bei diesem Crash. Und insofern bin ich sehr froh, dass sie ihn dann doch drin gelassen haben. Absolut. Und er ist jetzt ja auch gerade wirklich so auf dem aufsteigenden Ast. Ja. Ja, sehr schön. Ja, und mit Rogue One haben wir jetzt natürlich schon das nächste Ding in der Pipeline. Also es ist auch so geil. Jetzt haben wir halt wirklich einfach mal jedes Jahr so ein Star Wars. Das ist so gut. Ja, aber es dauert doch noch so lange, bis dann der. Also ich will nicht sagen, dass mich die Spin-Off-Filme, die Zwischenfilme, dass sie mich nicht interessieren, zumal der Rogue One-Trailer wirklich sehr vielversprechend aussah. Das sind ja im Grunde Prequels, wenn man so möchte. Ne? Ja, das stimmt. Nein, ich bin auf die auch gespannt. Aber natürlich bin ich vor allem gespannt, wenn er in Main Plot weitergeht. Aber ja, das ist großartig. Ob Luke dann auch wirklich mal was sagen wird. Ich finde diesen Running Gag von Mark Hamill ja auch sehr großartig. Ja, der hat auch eine große Portion Selbstironie. Das ist sehr sympathisch. Muss ja, glaube ich, auch. Ja, allerdings. Also ich meine, ist ja genauso ein Fall, ähnlich wie Carrie Fisher. Also ich weiß es nicht. Zumindest aber karrieretechnisch. Ja, also ich meine. Ich glaube, sie hat sogar noch mehr gemacht als er. Sie hat ja noch Blues Brothers und sowas zumindest dann noch gemacht. Also auch Kult-Sachen weitere. Aber sie war auch in Harry und Sally. Stimmt. Oh. Ja, sie ist Harry. Ja, Sally's die Freundin. Ja, hast du recht. Ja. Ha, guck an. Naja, aber insofern bin ich da echt gespannt, was jetzt. Also ich bin auch auf Rogue One total gespannt. Also ich hatte auch allein beim Trailer gucken, den ich natürlich gleich wieder 10-mal geguckt habe am Stück oder so gefühlt, auch wieder richtig Gänsehaut. Also das ist halt das Schöne. Ich freue mich einfach auch, das wieder alles so im Kino zu gucken. Das ist tatsächlich diese Art. Oder ich merke auch, das ist so halt die Art von Film, wo sich das mit dem Kino wieder so komplett lohnt. Also da hat mich das. Das ist halt, also jetzt habe ich, wie gesagt, das zwar auf Blu-ray jetzt Force Awakens gesehen, aber das ist natürlich nicht halb so geil, wenn du halt weißt, auch gerade wie das in 3D aussieht. Alleine dieser erste Moment, du sitzt im Kino und das Weltall ist zu sehen und die gelbe Schrift beginnt. Allein, also das war der erste Moment, wo ich geheult habe beim Film. Oh, das ist so süß. Da habe ich nur mit so einem riesenbreiten Grinsen einfach da gesessen und wie. Also das ist, ach ja, großartig. Worüber wir vielleicht auch noch reden können, ist die Musik, weil auch die Musik so unfassbar großartig ist. Das ist auch, die Musik zum Beispiel ist auch ein Ding, wo für mich der, also Episode 1, die Padme-Trilogie, auch überzeugt, also sozusagen, wo ich den Film gerne gesehen habe, weil ich die Musik so gerne gehört habe. Oder das für mich auch ein Kriterium dafür ist, was ist ein guter Film? Wenn die Musik gut ist, dann reicht es, dann ist das ein guter Film. Und da ist zum Beispiel die Kampfszene mit Darth Maul hat eine ganz, ganz, ganz fantastische Musik mit Chor, also das höre ich immer, ich erinnere mich immer wieder gerne. Aber alleine jetzt mehr als ich. Ich kann auch so, also ich nehme dann manchmal wahr, dass die gut ist oder gut passt, aber ich merke mir das nicht so. Da, Also ich könnte sie vorsingen, wenn ich sie singen könnte, aber Mir ist jetzt an den Film noch nicht so wirklich im Kopf geblieben, aber das muss auch jetzt nichts sagen. Aber ich finde es also auch schön, dass natürlich jetzt auch wieder John Williams bei Force Awakens mitgemischt hat. Also das ist ja schon auch ja einfach, also was sozusagen auch nochmal Teil dieser Authentizität dieses Werks ist, nochmal die alten Kräfte da sozusagen zusammenzuführen. Oder allein die ganzen klassischen musikalischen Themen ich sag das jetzt immer, der Leia-Trilogie. Also, ich finde das eigentlich ganz geil. Ja. Die, also alleine Darth Vader und ich, dieser Moment, also ich meine, dieser Marsch und wie der beginnt, und dann das schnelle Flötenthema und ich kriege gerade meine Füße zusammen vor Ekstase bei dem Gedanken, wie gut diese Musik ist. Und das ist das sozusagen in meinem Leben Ziel, wie sagt man da, Bucketlist-mäßig Ziele, die erfüllt sind, ist, dass wir im Schulorchester eben auch Star Wars Musik gespielt haben. Ach geil. Und das ist so schön. Also ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Noten davon und das ist eine Erfüllung. Also Props das ist, an das finde ich John echt total Williams. Super, wenn man auch sowas mit Schulorchestern macht. Das, ich glaube, wenn bei uns da das ein bisschen, ich sag mal, moderner gewesen wäre, dann hätte ich da auch Bock gehabt, mich mal zu engagieren. Aber das war alles immer nur Klassik und. Aber weil du vorhin sagtest, Abitur und Star Wars als Ding, das irgendwie zusammenhängt, dass als ich Abitur gemacht habe, haben die Abiturienten aus dem Schulorchester hatten ein Solo und wir hatten und dann ist es bei uns wie sagt man, Tradition gewesen, dass die Abiturientinnen, das waren ja mehr Mädchen im Schulorchester, sich einen Streich ausdenken, einen Orchesterstreich, und das eben der erste von den zwei Konzerten, die wir gemacht haben, der erste und der bessere Orchesterstreich waren, dass wir hatten ein Doppelklavierkonzert und dann in einer bestimmten Stelle von diesem, ich glaube, Mozart-Klavierkonzert, einer angefangen hat, auf dem Klavier die ersten Takte von Darth Vaders Imperial March zu spielen und dann das Orchester eingesetzt hat. Und das so ein großartiger Moment. Das kann ich mir vorstellen. Es ist auch halt, also auch so insgesamt natürlich betrachtet, unglaublich, wie ikonisch diese Filme halt sind, auch in Bezug auf, wie oft sich nochmal andere Werke auf Star Wars beziehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Spaceballs, sondern ja, wie das einfach so drin ist in der Kultur mittlerweile. Ne? Ja. Also gerade Popkultur kommt ja ohne das gar nicht mehr aus. Und ich, das ist halt die andere Sache, so sehr ich das liebe, liebe ich ja genauso auch die ganzen Sketches und so weiter, die es dazu gibt. Oder auch, ich könnte mich kringelig lachen immer noch über dieses, es gibt dieses eine YouTube-Video, wo Darth Vader, da sitzt ja da in seiner, ich weiß nicht, Frischhaltekugel, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Und dann geht die halt so auf, als der eine Typ da reinkommt, um ihm was zu sagen. Und dann ist das ja so geschnitten, dass es immer wieder auf und zu geht, und um den halt zu ärgern quasi. Und es ich finde allein solche kleinen Sachen, das kann ich auch noch mal raussuchen. Aber, so oder Eddie Izzard's The Star Wars Canteen. Oh mein Gott, ja. Wo Eddie This Izzard, tray is wet. This tray is wet. Genau, wo er Darth Vader ist, der in der Kantine des Todessterns ist. Ja, und, Jeff Vader, ja, genau. Das suchen wir auch noch mal raus. Das ist auch legendär, auf jeden Fall. Ja. Ach, ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich glaube, dass wir uns alle auf die neuen Filme freuen, ist durchaus rübergekommen. Ja, ja, man könnte uns wohl als Fans bezeichnen. Ja, hey. Ja. Und wir sind Frauen. lasst uns auf jeden Fall auch wissen, wie es bei euch so aussieht mit dem Star Wars Fieber. Euch das gefallen hat, was wir so zu erzählen hatten, ob euch noch Sachen gefehlt haben, einfach in den Kommentaren das hinterlassen. Und Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Genau. Möge die Macht mit euch sein. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.